Deutschlandfunk. Lange Nacht. Heute Legende einer Wunderdroge, die lange Nacht vom LSD. Eine Sendung von Günther Ahmed. Einen Rat der Weisen, würden Sie ganz bestimmt dazugehören. Sie sind ein großer Erforscher des menschlichen Bewusstseins. In Ihren Schriften stellen Sie Fragen, die uns alle auch immer wieder beschäftigen. Wie nehmen wir unsere Welt wahr? Wie wirklich ist das, was wir als Realität erfahren? Sie haben früh erkannt, es gibt nicht nur eine Realität und eine Sicht der Dinge, sondern es existieren unbegrenzte Möglichkeiten der Wahrnehmung. Sie vertreten damit ein Grundanliegen der Aufklärung. Sie haben durch Ihre Forschung und Ihre Schriften dazu beigetragen, dass künstlerische, philosophische und religiöse Fragen in der Wissenschaftsdiskussion lebendig bleiben. Ich danke Ihnen für Ihre inspirierenden und zugleich wohltuenden Gedanken und wünsche Ihnen alles Gute zu Ihrem Geburtstag. Freundliche Grüße. Adressat dieser Laudatio: Albert Hoffmann. Absender: der Schweizer Bundespräsident. Anlass und Ort: die Feierlichkeiten zu Hoffmanns 100. Geburtstag in Basel im Januar 2006. Unter den Anwesenden gab es wohl niemanden, der diese brieflich übermittelte Botschaft des Schweizer Bundespräsidenten für unangemessen hielt. Dennoch löste das Schreiben bei einigen Teilnehmern der Festveranstaltung und dem sich anschließenden dreitägigen Symposium eine gewisse Verwunderung aus. Hier wurde ja nicht der Erfinder des Insulin oder des Penicillin vom obersten Repräsentanten der Schweiz hymnisch gefeiert, sondern der Entdecker des LSD. Da war doch was. Ohne den geringsten Anflug einer selbstkritischen Reflexion ihrer eigenen Rolle bei der Dämonisierung von LSD in den 60er und 70er Jahren stimmten auch die Schweizer Medien in den Jubel ein. Aber gut, das zu kritisieren hat vor dem Hintergrund des Festes, welches es zu feiern galt, etwas Kleinliches. Die Schweiz wollte ihren großen Landsmann bejubeln. Der hat es verdient. Let it be. Auf dem Symposium zu seinen Ehren hatten dann auch kritische und selbstkritische Anmerkungen zur Wirkungsgeschichte des von Hoffmann synthetisierten Mutterkornalkaloids ihren Platz. Auf dieser in ihrer Art wirklich einmaligen Konferenz trieben sich, wie Thomas Metzinger in seinem in der Wochenzeitung Die Zeit veröffentlichten Kongressbericht schreibt, so ziemlich alle üblichen Verdächtigen der psychedelischen Szene herum. Das Event namens The Spirit of Basel war ein Fest für Zivilfahnder und Romantiker, für knallharte Neuropharmakologen und schamanistische Gegenaufklärer. Entsprechend vielfältig war das Programmangebot der Gaia Media Stiftung, die das Symposium LSD, Sorgenkind und Wunderdroge organisiert hatte. Die Beiträge der Referentinnen und Referenten aus aller Welt bewegten sich zwischen dem Polen Rationalität und Mystik. Das seien, wie Metzinger schreibt, die Pole der Zeit. Die tiefere Frage im Hintergrund lautet, ob es eine Synthese aus Spiritualität und intellektueller Redlichkeit geben kann. Lassen sich mystische Erfahrungen, die durch psychoaktive Substanzen ausgelöst wurden, auf rationale Weise in unsere Kultur integrieren? Im Zentrum des Basler Kongresses stand deshalb die Frage nach der Bedeutung von LSD für die Wissenschaft, die Gesellschaft und die Kultur. Dabei zeigte sich, dass die Wirkungsgeschichte des LSD von den Kongressreferenten höchst unterschiedlich dargestellt und eingeschätzt wurde. Vor dem unterschiedlichen Erfahrungshintergrund und den unterschiedlichen Interessen der Teilnehmer war das auch nicht anders zu erwarten. Weil, aus gegebenem Anlass, Hoffmanns Entdeckung im Mittelpunkt der ganzen Veranstaltung stand, konnte es nicht ausbleiben, dass sich viele Referenten auf LSD geradezu fixierten. Diese Fixierung führte zu einer Blickverengung, die der politischen, sozialen und kulturellen Realität jener Jahre nicht gerecht wird. Unbestreitbar ist, dass Drogen in der Gegenkultur der 60er Jahre eine wichtige Rolle spielten. Drogen veränderten die Wahrnehmung vieler Subjekte. Sie bewirkten sowohl Einstellungs- wie Verhaltensänderungen. Doch lässt sich beim besten Willen nicht sagen, welchen Anteil welche Droge an diesem Prozess hatte. Im Übrigen ist die monokausale Rückführung eines komplexen gesellschaftlichen Prozesses auf eine bestimmte chemische Substanz oder Substanzgruppe wissenschaftlich so wenig haltbar, wie es der Versuch wäre, das Spezifische der 60er Jahre auf den Existenzialismus oder den Marxismus oder den Antiimperialismus oder die Frankfurter Schule zurückzuführen. Wenn man Drogen bewusst und absichtlich in erster Linie als Waren und erst in zweiter Linie als psychoaktive Substanzen oder spirituelle Güter begreift, muss man, bezogen auf die bundesdeutsche Gegenkultur jener Jahre, nüchtern feststellen, dass nicht LSD, sondern Haschisch und Marihuana die begehrtesten Konsumgüter, vom Alkohol einmal abgesehen, waren und in allen Jugendkulturen danach auch geblieben sind. LSD hatte am westeuropäischen Markt nie den Status einer Massendroge. Das war anders in den USA. Dort setzte der massenhafte Konsum von Drogen sehr viel früher ein. In der Hochsaison 65-66 war LSD an den Colleges und Universitäten fast ebenso verbreitet wie Marihuana. Auch wurde ein alternativer Lebensstil in den USA sehr viel früher versucht als in der Bundesrepublik und in Westeuropa. Die Hippie-Bewegung und mit ihr die psychedelische Bewegung nahm ihren Ausgang in den USA. Es war ein US-amerikanischer Autor, der dem Konsum vom LSD einen politisch-ideologischen Überbau gab und eine Erweiterung des Bewusstseins mit Hilfe von LSD versprach. Und es war die Regierung der USA, die den War on Drugs eröffnete und diesen Krieg der in den Vereinten Nationen versammelten Staatengemeinschaft aufzwang. Da ging und geht es zwar zuallererst um Opium und Heroin, Koka und Kokain, Haschisch und Marihuana, aber selbstverständlich gerieten auch LSD und andere Halluzinogene in den Sog dieser Verbots- und Repressionspolitik. Anders als in Europa hatte LSD in den USA, bevor die Droge ins Zentrum der Medienöffentlichkeit und ins Visier der Drogenfahnder geriet, einen stillen Vorlauf. Der Gebrauch von LSD in den frühen 60er Jahren war, wie Timothy Leary betont, ein Phänomen der oberen Mittelklasse, der Akademiker, der White-Collar-Leute. Die waren in der Regel sozial nicht auffällig und psychisch gesund. Sie waren keine Underground-Typen oder Rauschgiftsüchtige, von denen Leary sich ausdrücklich distanzierte. In diesem Milieu der oberen Mittelklasse, wo man offen war für neue Erfahrungen und interessiert an veränderten Perspektiven, lösten LSD und Psilocybin einen enormen Kreativitätsschub aus. Nicht unerheblich ist dabei, dass die an LSD Interessierten in den frühen 60er Jahren noch davon ausgehen konnten, tatsächlich auch LSD zu erhalten, wenn sie auf Trip gingen. Denn in den Jahren des stillen Vorlaufs wurde der Stoff sauber und gut dosiert für Forschungszwecke vom Hersteller selbst zur Verfügung gestellt. Als Trips zu werfen schließlich auch in Europa populär wurde, stand LSD in den USA bereits auf dem Index. Fortan bedurfte es sowohl in den USA wie in Europa besondere Connections, um überhaupt an reines LSD 25 zu gelangen. Die am freien Markt gehandelten Trips kamen immer seltener aus den Labors eines Pharmakonzerns, sondern aus denen von Garagenchemikern. Entsprechend verunreinigt waren sie. Dem amerikanischen Romancier Tom Robbins ist zuzustimmen, wenn er in einem 1997 in der Literaturzeitschrift Point No Point veröffentlichten Aufsatz schreibt: Über die 60er Jahre zu sprechen, ohne über Psilocybin und LSD zu sprechen, heißt, sich eines höchst unredlichen Geschichtsrevisionismus schuldig zu machen. Aus europäischer Sicht wäre hinzuzufügen, dass Haschisch und Marihuana im Kontext dieser Zeit ebenso wenig unterschlagen werden dürfen. Robbins bezeichnet die 60er Jahre unumwunden als das Jahrzehnt, das allen Jahrzehnten davor und danach überlegen war. The decade that has stolen the show. Das kann man so sehen. Was jedoch zum Widerspruch herausfordert, ist seine Begründung. Ich denke, es steht unzweifelhaft fest, firmly, flatly and finally, dass das, was wir die 60er Jahre nennen, nicht stattgefunden hätte ohne die psychedelischen Sakramente. Der Zeitgeist, so Robbins, sei nur in zweiter Linie politisch gewesen. Politische Aktionen, ob pazifistisch, feministisch, ökologisch oder ethnisch motiviert, seien nur ein Abfallprodukt der spirituellen Explosion gewesen. Eine kühne Behauptung. Was die Verhältnisse in Westeuropa betrifft, ist sie eindeutig falsch. In der Jugend- und Protestbewegung Westeuropas wurde das Aufkommen von LSD bzw. dem, was dafür gehalten wurde, äußerst kontrovers diskutiert. Allein die Tatsache, dass es sich um eine synthetische Droge und um ein Produkt der Pharmaindustrie handelte und dass Firmen wie Dow Chemicals im Trip-Business tätig waren, gab Anlass genug, dem Phänomen mit Skepsis zu begegnen. Aus den Labors von Dow Chemicals, heute Bestandteil des Agrarmultis Monsanto, kam unter anderem das dioxinhaltige Herbizid Agent Orange, das in Vietnam von der US Army im Kampf gegen die vietnamesische Befreiungsfront als Entlaubungsmittel eingesetzt wurde, mit katastrophalen Folgen für die Bevölkerung bis heute. Auch der großzügige Versand von LSD-Proben durch den Pharmakonzern Sandoz warf in der europäischen Subkultur Fragen auf, die in den USA nur selten gestellt wurden. Denn die Jubelberichte über die außergewöhnliche Wirkung der neuen Substanz konnten über die Tatsache nicht hinwegtäuschen, dass es sich bei der großzügigen Vergabe von LSD zu Forschungszwecken de facto um einen Pharmaversuch am Menschen handelte. Zusätzliches Misstrauen weckte das offensichtliche Interesse von Geheimdiensten bzw. der US Army an diesem neuen Typus von Bewusstseinsdroge. Vor allem aber in den Augen vieler Aktivisten der europäischen Protestbewegung stand die von Timothy Leary versprochene Bewusstseinserweiterung mit Hilfe von Drogen im Widerspruch und in Konkurrenz zur Bewusstseinsveränderung mit Hilfe von Aufklärung und politischer Arbeit. Anders als in den USA wurde im bundesdeutschen Diskurs jener Jahre nicht nur darüber diskutiert, wie und mit welchen Mitteln Bewusstseinsveränderungen zu bewirken sind, sondern auch, wer die Macht hat, sie zu bewirken. Die Frage drängte sich auf, denn die jüngste deutsche Geschichte war ja auch eine Geschichte von Manipulation durch Propaganda. Propaganda als Propaganda zu erkennen und öffentlich zu entlarven, war ein Kernanliegen der antiautoritären Emanzipationsbewegung. Wer Herr und wer Knecht ist, das entscheidet sich nicht nur daran, wer über Kapital, Fabriken und Waffen, sondern auch, je länger, je deutlicher daran, wer über das Bewusstsein der anderen verfügen kann. Hans Magnus Enzensbergers 1962 veröffentlichtes Buch Einzelheiten hatte großen Einfluss auf den akademischen Teil der Protestgeneration, die gerade dabei war, sich zu formieren und politisch zu artikulieren. Aus seinem Essay über die Bewusstseinsindustrie, ein Begriff, den er prägte, destillierten die Protagonisten der antiautoritären Bewegung die Botschaft: Den Manipulationsversuchen der Bewusstseinsindustrie wird sich nur widersetzen können, wer die Bereitschaft besitzt, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen und dabei die Fähigkeit erwirbt, seine Entscheidungen auf Grundlage der eigenen Urteilskraft zu treffen. Das ist ein Lernprozess, der ist mit Arbeit verbunden. Als dann einer kam und verkündete, die Veränderung bzw. Erweiterung des Bewusstseins sei ohne Arbeit mit Hilfe einer Pille möglich, war höchste Wachsamkeit geboten. Das roch, nein, es stank nach Manipulation. Es war ja nicht so, dass die Droge einfach nur im Regal rumlag und erst bei Nachfrage abgegeben wurde. LSD wurde promotet wie keine andere Droge, die zu der Zeit am Markt war. Überall begegnete man LSD-Predigern. Es herrschte ein beachtlicher Druck in der damaligen Jugendkultur, sich wechselseitig an LSD-Erlebnissen zu messen und LSD-Erfahrungen auszutauschen. Wer keine Erfahrung hatte, konnte nicht mitreden. Wer trotzdem mitreden wollte, wurde aufgefordert, erstmal seine Erfahrungen zu machen. Und schon hatte die Gemeinde ein neues Mitglied. Das Ganze hatte etwas Sektenhaftes. Es ist sicherlich kein Zufall, dass mit der Mystifikation von LSD auch das Zeitalter der Psychosekten begann. Mit seiner LSD-Botschaft fand Leary auch in Europa eine willige Gefolgschaft, in einem Land mehr, im anderen weniger. Er traf hier aber auch auf eine kritische Öffentlichkeit, die sein Treiben skeptisch und teilweise mit offener Ablehnung verfolgte. Der autoritäre, guruhafte Anspruch, mit dem er auftrat, passte nicht so recht in die politische Landschaft der 60er Jahre. Befremdlich war auch der religiöse Touch, der seiner Botschaft anhaftete. Auffallend viele US-amerikanische LSD-User beschreiben ihre Erfahrungen in einer quasi religiösen Terminologie. Für die meisten Amerikaner unter 25 Jahren, sagt Leary, bedeutete die psychedelische Droge Ekstase, sinnliche Entfaltung, Erleuchtung, Offenbarung und religiöses Erlebnis. Das Versprechen auf Erleuchtung und religiöse Offenbarung ist ein Verkaufsargument, besonders in den USA. LSD war immer mehr als nur eine Droge unter vielen. LSD hatte einen Sonderstatus. Begeisterte Schilderungen von namhaften Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Musikern, Malern, Schriftstellern, Wissenschaftlern und Filmstars, trugen den Ruhm der Droge um den Planeten. Timothy Leary war ihr selbsternannter Wortführer. Er propagierte eine Politik der Ekstase. Damit wurde er zu einer Stimme im politischen Diskurs der 60er Jahre. Umstritten zwar von Anfang an, aber nicht zu überhören. Er war ein Popstar, der sich in der Rolle eines Religionsstifters gefiel und der sich mit steigender Popularität vom Wissenschaftler zum Prediger entwickelt hatte. Das Talent dazu hatte er, denn er war ein Verkäufertyp. Er gab keine Interviews, er führte Verkaufsgespräche. Als er sich 1966 auf dem Höhepunkt der LSD-Hysterie den Fragen des US-Herrenmagazins Playboy stellte, wusste er genau, mit wem er sprach und was von ihm erwartet wurde. »Let's talk about drugs and sex«, lautete das von der Redaktion vorgegebene Leitmotiv des Interviews. Leary, der marktschreierisch LSD, als das mächtigste Aphrodisiakum, das der Mensch je entdeckt hat, anpries, hatte nichts einzuwenden gegen diese Vorgabe. Er kam schnell zur Sache. Natürlicher und einleuchtenderweise nimmt man LSD mit einem Angehörigen des anderen Geschlechts. Und eine LSD-Sitzung, die nicht eine letzte Verschmelzung mit einer Person des anderen Geschlechts einschließt, ist nicht wirklich vollständig. Sexuelle Vereinigung gehört zu den großen Absichten einer LSD-Sitzung. Nichts kann das Image einer Droge mehr steigern als die Zuschreibung einer sexuell stimulierenden Wirkung. Das war zuletzt in den 80er Jahren zu beobachten, als MDMA Ecstasy von den Angehörigen einer Psychosekte mit dem Image einer Sexdroge versehen wurde. Leary hatte diesen Mechanismus begriffen. Bereitwillig lässt er sich von den Interviewern Antworten entlocken, die perfekt auf die Leserschaft des Playboy zugeschnitten sind. Können Sie einen Orgasmus unter LSD beschreiben? Fragen die Interviewer. Leary antwortet: Ich kann Ihnen nicht erklären, wie es ist, weil es mit nichts vergleichbar ist, was Sie je erlebt haben. Und es gibt sowieso keine angemessenen Worte, um es zu beschreiben. Warum lässt er sich dann auf die Frage ein, wenn er doch weiß, dass ihm die Worte fehlen, sie zu beantworten? Weil er dabei ist, das ultimative Verkaufsargument vorzubereiten. Sie wissen nicht, wie es ist, bis Sie es selbst probieren. Und dann brauche ich es Ihnen nicht mehr zu sagen. Sie müssen es probieren. So reden alle Verkäufer, gleichgültig, ob sie mit schnittigen Autos oder mit spirituellen Gütern handeln. Sie hätten gehört, locken die Interviewer, dass manche Frauen, die normalerweise nur mit Schwierigkeiten einen Orgasmus erreichen, unter LSD mehrfache Orgasmen erleben können. Ob das stimme? Aber ja, sagt Leary und setzt noch einen drauf. In einer sorgfältig vorbereiteten, liebevollen LSD-Sitzung kann eine Frau mehrere hundert Orgasmen haben. Die ganze Argumentation ist ein schwerer Verstoß gegen die von Leary selbst aufgestellten Regeln. Denn er baut einen Erwartungs- und Leistungsdruck auf, der den Verlauf eines Trips nur stören kann. Befreit von allen Fesseln wissenschaftlicher Verbindlichkeit und Verantwortung, schwadroniert Leary über multiple Orgasmen und die sexuell stimulierende Wirkung von LSD. Anstatt zu sagen, das sei sein persönlicher Trip, postuliert er ex cathedra, sexuelle Vereinigung gehört zu den großen Absichten einer LSD-Sitzung. Wer sagt das? Ich, Timothy Leary, sage das. Was für ein Ego-Trip. Drogen und Sexualität bzw. Sex auf Droge sind natürlich ein Thema. Wer auf Sex in allen Lebenslagen programmiert ist, wird das übliche Programm auch auf Droge durchziehen wollen. Oder es zumindest versuchen. Es gibt aber auch Leute, die rundweg bestreiten, jemals auf LSD irgendwelche sexuellen Regungen verspürt zu haben. Leute, die den Trip als so überwältigend erlebt haben, dass ihnen daran gemessen das Sexuelle als banal erscheint. Wissenschaftliche Studien zum Thema Drogen und Sexualität gibt es nur wenige. Was man weiß, lässt sich in ein paar Worten zusammenfassen. In Interviews befragte Jugendliche, die über Erfahrungen mit Cannabis und LSD verfügten, bestätigen die sexuelle Wirkung der Droge ihrer Wahl, und zwar in der einen wie in der anderen Richtung, aufgeilend wie abtörnend. Diejenigen, die das Sexuelle auch ohne Droge positiv besetzt haben und angstfrei erleben, verbinden mit Drogen eine Steigerung ihres sexuellen Erlebens und eine Sensibilisierung ihres sexuellen Empfindens. Diejenigen, deren Einstellung zum Sexuellen auch ohne Drogen von Schuldgefühlen und Versagensängsten geprägt ist, verbinden mit Drogen eine Steigerung ihrer Ängste und Schuldgefühle bis hin zum Horrortrip. Derartige Differenzierungen, die Leary, der Aufklärer, noch vorgenommen hätte, interessieren Leary, den Verkäufer, nicht länger. Im Sinngebungsbusiness, in dem er jetzt tätig war, herrschen eben andere Spielregeln. Im Übrigen hatte er doch klipp und klar gesagt: LSD ist nicht für jedes Gehirn etwas. Nur die gesunden, glücklichen, schönen, hoffnungsvollen, humorvollen und agilen sollten nach einer solchen Erfahrung suchen. Da unter den glücklichen, schönen und hoffnungsvollen Playboy-Lesern und ihren Spielgefährtinnen manch eine frigid und manch einer impotent sein dürfte, fügte sich gut, dass LSD auch ein wirksames Heilmittel für Impotenz und Frigidität ist. Leary lässt wirklich nichts aus, um den Erwartungen des Playboy-Lesers zu entsprechen. Als cleverer Zeitgeist-Surfer registriert er natürlich auch, dass Homosexuelle von der allgemeinen Aufbruchstimmung jener Jahre erfasst wurden und immer offener und selbstbewusster auftraten. Das brachte Verunsicherung in die Geschlechterordnung und Unruhe in die heterosexuelle Welt des Playboy-Lesers. Doch auch für ihn hat Leary ein tröstliches Versprechen im Angebot. LSD ist ein Mittel auch zur Heilung von Homosexuellen. War er bis dahin nur als wissenschaftlicher Scharlatan unterwegs, so entlarvt er sich jetzt auch noch als homophober Reaktionär. In den 1960er Jahren wurde, wie wir heute wissen, der Hegemonieanspruch der amerikanisch-angelsächsischen Popkultur begründet. Doch bei aller Bereitschaft, dem US-amerikanischen Vorbild zu folgen, nahm die Jugend- und Protestkultur in Europa einen auch von nationalen Traditionen geprägten Verlauf. Grob vereinfacht, in der europäischen Protestkultur, so differenziert in sich sie auch war, dominierte das Politische. Sie war weniger hippiesk, weniger popkulturell. Hippie-Parolen wie Make Love Not War oder Love and Peace wurden in der Linken belächelt und Slogans wie Sex and Drugs and Rock'n'Roll als Zersetzungspropaganda des Klassenfeindes zurückgewiesen. Hippie war in diesem dominanten Teil der Protestbewegung ein Label der Geringschätzung. Es ist fraglich, ob man auf Westeuropa bezogen, von London und Amsterdam einmal abgesehen, überhaupt von einer psychedelischen Bewegung sprechen kann. Die gab es zweifellos an der Westküste der USA, auch hier argwöhnisch beobachtet von der traditionellen US-amerikanischen Linken. Die weltweite Protestbewegung der 60er Jahre in all ihren unterschiedlichen Ausprägungen hatte einen gemeinsamen Nenner: das antiautoritäre Aufbegehren und den entschlossenen Kampf gegen die Verbrechen der USA in Vietnam. In Fragen des Lebensstils und der kulturellen Ausdrucksformen gingen die Vorstellungen jedoch weit auseinander. In seinem posthum veröffentlichten Roman Die Reise hat Bernward Vesper eindrücklich wie kein anderer Autor seiner Generation die inneren Widersprüche eines politischen Aktivisten beschrieben, der sich auf eine psychedelische Reise begeben hatte und der die Erfahrungen und Erkenntnisse, die er dabei gewonnen hatte, in Einklang zu bringen versuchte mit seinen politischen Ansichten und seinen praktischen Absichten. Vesper war politischer Aktivist, er war Autor, er war Verleger und er war Sohn. In seiner Biografie bündelt sich auf eine extreme Weise alles, was damals relevant und somit Thema war. Als Sohn des Nazi-Dichters Will Vesper verbrachte er eine leidvolle Kindheit in einem autoritären Elternhaus. Als Verleger publizierte er wichtige Streitschriften, die den politischen Diskurs belebten. Als Autor beteiligte er sich an den Diskussionen der Protestbewegung und als politischer Aktivist an deren Demonstrationen. Seinen 1969 begonnenen Roman-Essay »Die Reise« konnte er nicht beenden. Er war krank geworden. Die letzten Monate seines Lebens verbrachte er in psychiatrischen Einrichtungen, erst in München, dann in Hamburg, wo er sich 1971 mit einer Überdosis Schlaftabletten das Leben nahm. Jörg Schröder, sein Verleger, hat den Roman 1977 nach dem unvollendeten Manuskript herausgegeben und damit ein Dokument zugänglich gemacht, das so nahe am Geist jener Jahre ist wie kein anderes Buch, das über diese Zeit veröffentlicht wurde. Die Doppeldeutigkeit des Titels gibt den Inhalt vor. Der Roman schildert eine reale Reise durch verschiedene europäische Länder und er beschreibt eine virtuelle Reise ins innere All des Protagonisten. Die psychedelische Erfahrung sei ein heiliges Massaker. Der ganze Bau der Körper-Seele-Geist-Einheit werde erschüttert, schreibt Roland Steckel in seinem Buch Bewusstseinserweiternde Drogen. Es ist eine Überwältigungserfahrung. Grandios, furchterregend, ekstatisch oder friedvoll, die für viele schicksalhaften Charakter hat. Man sei, so Steckel, nach dem Trip ein anderer Mensch. Oder man fühlt sich zumindest so für einige Zeit, fügt er relativierend hinzu. Bernward Vesper hat auf seinen virtuellen Reisen dieses ganze Erfahrungsspektrum, grandios, furchterregend, ekstatisch oder friedvoll, erlebt und erlitten. Der Trip gibt dir zum ersten Mal eine Vorstellung von der ungeheuren Freiheit des Menschen. Zurückgekehrt in die fabrizierte Gefängniseinöde, beginnst du daran zu arbeiten, eine Realität zu schaffen, die den Menschen so entfaltet, dass er auf einen lebenslangen Trip ohne Drogen gespannt sein darf, sobald er das Glück hat, gezeugt zu werden. Vesper stand zu seinem Drogenkonsum, aber er war kein Drogenpropagandist. Er war sich immer bewusst, wie verletzbar der Drogenesser, also auch er, in Wahrheit ist. Der Drogenesser befindet sich in einem Zustand der höchsten Manipulierbarkeit, die sowohl durch innere als auch durch äußere Reize ausgeübt werden kann. Er ist in diesem Zustand des desorganisierten, fließenden Nervensystems nicht mehr in der Lage, den momentan durchlebten Teilerfahrungsbereich in seinen übrigen Erfahrungs- und Gedankenkomplex zu integrieren. Er lebt ihn aber aufgrund der gesteigerten Sensibilität und Offenheit in einer nie zuvor gekannten Intensität, die ihm den Anstrich des einzig Wahren und Absoluten gibt. Den Durchblick haben, nannte man das. Es war dieser Gestus, der so viele Leute provozierte, diese Haltung, alles besser zu wissen und einer Gemeinschaft von Wissenden anzugehören, zu der nur Zugang hat, wer aus eigener Erfahrung weiß, wovon die Rede ist. Vesper kennt und benennt auch die Risiken des Umkippens in wahnhafte Zustände. Wie jeder Drogenesser unterliegt er allzu leicht der Versuchung, alle ihm bekannten Tatsachen zu einem perfekten Warnsystem auszubauen. Unbequemes, das die Schönheit seines inneren Kosmos beleidigen könnte, zu verdrängen und das, was nichts anderes ist als ein Reflex seiner eigenen isolierten Situation, für allgemeine Realität zu halten. Die Drogenexplosion, davon ist Vesper überzeugt, kann nicht zurückgenommen werden. Drogen sind eine Realität. Doch den eigenen Drogenkonsum mit seinen politischen Ansprüchen so in Einklang zu bringen, dass sich alle Widersprüche wie von selbst auflösen, ist ihm nicht gelungen. Anstatt die Vorurteile des Spießers zu bestätigen und weiterzuspinnen, sei es Aufgabe der Linken, Daten zu sammeln und Studien durchzuführen, die dazu beitragen, das so plötzlich aufgetretene Phänomen zu entmystifizieren. Bis dahin bleibe die Drogenszene ein Kampfplatz unsichtbarer, sich kreuzender Interessen. Aufgabe der Wissenschaft wäre, die typische Trip-Ideologie zu entmystifizieren. Zu zeigen, dass die Erlebnisse, die unter dem Einfluss von Drogen als transzendental erfahren werden, ihre Ursache im phylo-ontogenetischen und gesellschaftlichen Prozess haben. Dass die Halluzinationen Wiederkehr des Verdrängten, dass die Höllen, die der Drogenesser durchläuft, seine Angst sind. Dass seine Angst seine Erfahrung ist. Vesper baute darauf, dass sich die von Drogen bewirkte Bewusstseinserweiterung als positive Energie im politischen Bewusstsein des LSD-Essers niederschlagen und seine Bereitschaft fördern würde, die auf Trip gewonnenen Erkenntnisse in eine emanzipatorische Praxis umzusetzen. Er war nicht der Einzige, der das hoffte. Doch beim ernüchternden Blick auf die politische Realität musste er sich eines Besseren belehren lassen. Die bisherige Erfahrung habe nämlich gezeigt, dass der Drogenesser, selbst wenn er im Augenblick der LSD-Einnahme über ein gesellschaftliches und politisches Bewusstsein verfügte, in gänzlich anderer Verfassung von seiner Reise zurückkehrte. Nicht klarsichtiger, militanter, nicht mit erweitertem, sondern mit beschränktem Bewusstsein. Die Droge hat gewisse politische Gruppen in den Metropolen geradezu dezimiert. Sie erscheint, wenngleich vom kapitalistischen Staat und den bürgerlichen Medien verfolgt, doch als deren Retter. An diesen Widersprüchen rieb Vesper sich auf. Je nach Lage schwankte sein Gemütszustand zwischen den Polen Euphorie und Resignation. Ronald Steckel hatte es gesagt. Die Anwendung der psychedelischen Erfahrung auf die alltägliche Praxis erfordert Anstrengungen in der Arbeit an sich selbst und in der sozialen Umwelt. Doch die Zeiten, in denen Timothy Leary den LSD-Gebrauch noch als ein Phänomen der oberen Mittelschicht und der Akademiker beschrieb, waren längst vorüber. Die Droge war in soziale Milieus eingedrungen, die mit der politischen Agenda der Protestbewegung nichts zu tun hatten und auch nichts zu tun haben wollten. Auch mit Learys Spielregeln von Set und Setting nahmen sie es nicht allzu genau. Und an Arbeit im Sinne von Verarbeitung waren sie erst recht nicht interessiert. Mit der Erweiterung der User-Szene wuchs die Gefahr einer, wie Steckel schreibt, unsachgemäßen Anwendung. Es war zu befürchten, dass die Zahl derer, die psychiatrische Hilfe beanspruchen mussten, wachsen würde. Dass es eine Menge Leute gab, denen die Kontrolle über die Realität entglitten war, ist auch Vesper nicht entgangen. Wer ihm in den letzten Monaten seines Lebens begegnet ist, konnte spüren, unter welchem Druck er selbst stand. Wie so oft bei hochbegabten und kreativen Menschen war es nicht einfach, den schleichenden Übergang von der Wirklichkeit zum Wahn in Vespers Äußerungen und seinem nonverbalen Verhalten zu erkennen. Vieles klang, wenn auch extrem zugespitzt, immer noch vernünftig. Im Übrigen weiß man doch, wer illegale Drogen benutzt, entwickelt zwangsläufig paranoide Züge. Je länger er an dieser Gewohnheit festhält, desto mehr. Das ist der Preis der Illegalität, auch bei denen, deren Unrechtsbewusstsein gegen Null geht. Am Ende seines Romans kommt Vesper in einem Nachtrag unter der Überschrift »Der lange Marsch durch die Illusionen« noch einmal auf das erste überwältigende Trip-Erlebnis zurück. Da lebte er bereits in Hamburg, wo ihn die psychiatrische Abteilung der Universitätsklinik Eppendorf aufgenommen hatte. Es war auf einer Bank im Münchner Hofgarten, als die Sonne aufging über dem Blaugrün der Oleanderstöcke und die Wellen des Trips mir die Worte aus dem Mund rissen. Es ist wie auf dem Höhepunkt einer Psychose. Du siehst so unendlich viel, was zusammengehört. Du willst es aussprechen, niederschreiben. Aber der andere vernimmt nur ein unartikuliertes Lallen, sieht unleserliche Kürzel. Der Eintrag ist auf den 14. April 1971 datiert. Einen Monat später, am 15. Mai 1971, nahm Vesper sich das Leben. Es ist müßig, darüber zu spekulieren, ob sein Ende in einem direkten Zusammenhang steht mit seinem LSD-Gebrauch. In den Jahren, als die Protestbewegung zerfiel, mussten sich viele Aktivisten eingestehen, dass sie psychisch über ihre Verhältnisse gelebt hatten. Sie stiegen um, sie stiegen aus, einige rasteten aus. Doch nicht bei allen, die ausgerastet sind, waren Drogen im Spiel. Wer weiß, welchen finanziellen Aufwand es bedarf, ein neues Label weltweit als Markennamen zu etablieren, kann sich nur darüber wundern, wie gering der Aufwand war, die drei Buchstabenkombination LSD, gleichrangig mit SOS und CIA, im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. Was bei der Vermarktung eines neuen Produktes gewöhnlich von Werbespots, Inseraten und Promotion-Kampagnen geleistet wird, übernahm im Falle von LSD die Mundpropaganda des gewöhnlichen Users und der Bekenntnisdrang einiger prominenter Zeitgenossen. großes Aufsehen in Learys Zielgruppe der oberen Mittelschicht von White-Collar-Leuten erregte das Outing des Hollywood-Stars Cary Grant. Der nannte 1959 im Magazin Look seine LSD-Erfahrungen eines der wichtigsten Ereignisse seines Lebens. Es sei wie eine Neugeburt gewesen. Auch Literaten wie Aldous Huxley, Arthur Koestler und der Beatpoet Allen Ginsberg stimmten in den anschwellenden Chor der Lobredner ein. Ginsbergs 1959 veröffentlichtes Poem Lysergic Acid gilt als eines der ersten literarischen Werke, das die Droge explizit zum Thema machte. Wichtiger und wirkungsvoller als alle Bekenntnisse von Stars und Prominenten waren jedoch die LSD-Botschaften, die über die Musik und über die Mode transportiert wurden. Im Wandel der subkulturellen Kleiderordnung, die bald schon kommerziell kopiert werden sollte, manifestierte sich ein neues Körperbewusstsein. Unter dem Einfluss von Drogen und dem Beat der neuen Musik verlangte der Körper danach, den Kleiderpanzer der traditionellen Mode zu sprengen. Am deutlichsten spürbar wurde die Befreiung des Körpers jedoch in der Musik unter Einwirkung von Drogen. Musiker, Schriftsteller, Maler begannen sich reihenweise als Drogenkonsumenten zu offenbaren. In einem grell bemalten und mit einem lautstarken Soundsystem ausgestatteten Bus fuhr der amerikanische Schriftsteller Ken Kesey übers Land auf die Dörfer, wo er Partys veranstaltete und Happenings inszenierte. Nach dem Motto »Kommet alle herbei, sehet, es ist alles bereit«, brachte er LSD massenhaft und wahllos unter die Leute. Acid-Tests nannte er diese Veranstaltung. Zu Keseys Entourage gehörten auch Gründungsmitglieder der Grateful Dead. Neben Jefferson Airplane, The Doors, Jimi Hendrix, Pink Floyd, Lou Reed und Velvet Underground gelten sie als typische Vertreter des Psychedelic Rock. Auch die Rolling Stones und die Beatles durchliefen eine psychedelische Phase. John Lennon und George Harrison hatten sich, wie so viele damals, auf die Reise begeben. Nach Indien, wo sie sich einem Guru anvertrauten, und nach innen, wo sie sich einem LSD-Trip aussetzten. Ihren Indien-Trip verarbeiteten die Beatles in Form einer Fusion von klassischem Rocksound und indischen Klängen. Sitar, Tabla und Ravi Shankar, das ganze Programm. Basis des neuen Sounds waren Blues, Rock, Gospel und Folk-Standards. Sie wurden angereichert um gewisse psychedelische Effekte, exotische Instrumente und endlose meditative Improvisationen. Aber auch Instrumente der europäischen Klassik, Streicher und Bläser, wurden in das psychedelische Konzept eingebaut. Der Sound wurde immer bombastischer. Eine neue Generation von Abspielgeräten intensivierte das Hörerlebnis. Das Stereo- und High-Fidelity-Zeitalter hatte begonnen. Drogen haben, das steht außer Frage, das neue Hörerlebnis um ein Vielfaches potenziert. Dabei war auch LSD im Spiel. Doch einmal mehr muss daran erinnert werden, LSD war nur eine Droge unter vielen im Angebot. Peyote, Psilocybin, Mescalin, Haschisch, Marihuana, Amphetamin und Kokain waren damals ebenso verbreitet wie LSD und all die Trips, die nach dem LSD-Verbot auf den Markt kamen. Von allen Musikern, die sich auf das psychedelische Experiment einließen, war Jimi Hendrix der radikalste und kreativste. Er machte sich wie kein anderer den Qualitätssprung der Aufnahmetechnik zunutze. Auf der Bühne wie im Studio schuf er einen noch nie gehörten Klangraum von Echoeffekten, Rückkopplungen und Verzerrungen. So wie er hatte noch nie einer zuvor die elektrische Gitarre gespielt. Auf dem Höhepunkt des LSD-Hypes war man in der LSD-Szene, die längst sektenhafte Züge angenommen hatte, damit beschäftigt, herauszufinden, wer von den einschlägigen Bands auf was drauf ist und welche geheimen Botschaften sich in deren Songs verbergen. Akribisch wurden die Lyrics auf LSD-Anspielungen durchforstet und nicht selten wurde dabei die Grenze zum Wahnhaften überschritten. Im Falle des Animal-Songs »A Girl Named Sandos« erübrigte sich die Frage, was gemeint ist und worauf angespielt wird. Well, I met a girl called Sandos and she taught me many, many things. Good things, very good things, sweet things. I met her one sunny morning. It was hot, but the snow lay on the ground. Strange things, very strange things. My mind has wings. Ich traf sie an einem sonnigen Morgen. Es war heiß, doch auf dem Boden lag Schnee. Das klingt ziemlich psychedelisch, wie auch die Zeilen der deutschen Band Novalis. Wer Schmetterlinge lachen hört, der weiß, wie Wolken schmecken. Der wird im Mondschein, ungestört von Furcht, die Nacht entdecken. Schmetterlinge, die lachen, Wolken, die schmecken. Surreale Bilder wie diese sind die Folge einer Verschmelzung von Sinneseindrücken, die wirken wie eine Fehlschaltung im Gehirn. Solche Synästhesien, Farben, die man schmeckt, Musik, die man riecht, sind klassischer Bestandteil eines Tripverlaufs. Inside the museums, infinity goes up on trial. Voices echo, this is what salvation must be like after a while. But Mona Lisa must have had the highway blues. You can tell by the way she smiles. The fiddler, he now steps to the road. He writes, everything's been returned, which was owed. On the back of the fish truck that loads, while my conscience explodes. Mona Lisa auf dem Highway Blues. Die Unendlichkeit vor Gericht und ein Bewusstsein, das einen um die Ohren fliegt. Wer solche Zeilen schreibt, gibt zu erkennen, dass er zum Kreis der Erleuchteten gehört, dass er das Sakrament empfangen hat, ist doch klar. Das kann gar nicht anders sein. Ist es aber. Seine Visionen von Johanna sind nach Bob Dylans eigenem Bekunden weder unter LSD-Einwirkung entstanden, noch enthalten sie Anspielungen auf LSD-Erfahrungen. Zu LSD und dessen Propheten Timothy Leary hat Dylan eine sehr entschiedene Meinung. Er macht Leary für den Niedergang der New Yorker Szene, die in den frühen 60er Jahren in ihrer Hochblüte stand, mitverantwortlich. Ich glaube, Timothy Leary hatte eine Menge damit zu tun, die letzten Nägel in den Sarg jener New Yorker Szene zu treiben. In einem Interview, das der Playboy 1978 veröffentlicht, erklärt Dylan, welche Rolle Marihuana in den 60er Jahren und in seinem Leben als Musiker gespielt habe. Musiker zu sein bedeutet, so tief wie möglich zu dem vorzudringen, der du bist. Fast jeder Musiker tut alles, um dahin zu kommen. Denn Musik zu machen ist eine unmittelbare Sache, anders als Farben auf eine Leinwand zu bringen, was eine kalkulierte Sache ist. Mit Musik versuchst du tiefer und tiefer zu dir selbst vorzudringen, um die Musik zu finden. Und deshalb, glaube ich, gab es so viel Gras in den Clubs. Gras bzw. Cannabis aktiviert Assoziationsketten im Hirn, die nüchtern nur schwer abrufbar sind. Diesen Effekt haben sich viele Autoren der sogenannten Beat-Generation beim Schreiben zunutze gemacht. William S. Burroughs hat nach eigenem Bekunden seinen Roman Naked Lunch über weite Strecken unter dem Einfluss von Cannabis geschrieben. Sollten Drogen bei Dylans surrealen Sprachschöpfungen im Spiel gewesen sein, dann waren es Amphetamine und Marihuana. Denn auf die Frage des Playboy, ob Psychedelika einen ähnlichen Einfluss wie Cannabis auf sein künstlerisches Schaffen gehabt haben, antwortet Dylan kurz und knapp, nein, Psychedelika hatten nie irgendeinen Einfluss. Als sie aufkamen, sei alles irrelevant geworden. Das hatte nichts mehr zu tun mit Musik machen, Gedichte schreiben oder zu versuchen, zu dir selbst zu finden, hier und jetzt. Dylans Urteil, alles sei irrelevant geworden, als LSD auftauchte, artikuliert ein Unbehagen an den Errungenschaften der Pharmaforschung. Es war damals weit verbreitet. Angesichts der steigenden Pharmakologisierung des Alltags ist dieses Unbehagen gewachsen. Es ist die Angst, dass, wie der amerikanische Politologe Francis Fukuyama schreibt, die Grenzlinien verwischen zwischen dem, was wir aus eigener Kraft erreichen und dem, was wir aufgrund des Pegelstandes an verschiedenen Chemikalien in unserem Hirn zuwege bringen. Ist dieser Zustand erst einmal erreicht, dann wäre das gleichbedeutend mit dem Ende der menschlichen Kreativität. Es machte jeden Versuch, zu dir selbst zu finden, hier und jetzt, irrelevant. Wer sich auf LSD einlässt, begibt sich in Bereiche des Bewusstseins und der Wahrnehmung, die sich der Kontrolle entziehen. Das ist riskant. LSD kann tiefe Spuren in der Psyche eines Menschen hinterlassen. In den Werken von Künstlern und Wissenschaftlern mit einschlägiger Erfahrung werden sie sichtbar. Haschisch und Wein, Wodka und Whisky, Opium, Kokain, Morphium, Heroin und Bier, sie alle haben ihre Spuren hinterlassen in der Literatur, in der Musik, in der Malerei und in der Grafik. Selbstverständlich gilt das auch für LSD. Doch von heute her gesehen ist die psychedelische Ära mit ihrer dekorativ-ornamentalen Malerei, ihren lässig bunten Klamotten und ihrer meditativ-sphärischen Musik nicht mehr als eine von vielen Episoden deren episodenreichen Popkultur. Sie erlebte eine Blütezeit, bevor sie in die Welt der Mode und der Werbung und von dort in die Vergessenheit geriet. In der Ästhetik der Technokultur erlebte sie in den 80er Jahren ein kurzes Revival. Heute überwintert sie in den Nischen der Esoterik und des Kunsthandwerks.